Die Waisenheim-Grundschule und Oberschule Hützon wurden am 29. April eingeweiht. An der feierlichen Eröffnung nahmen die Funktionäre der zuständigen Bereiche, die Lehrer und Waisenkinder der beiden Schulen, die Bauarbeiter und die Werktätigen der Stadt Hützon teil. Diese Schulen an einem Ufer des Flusses Zixin in der Stadt Hützon vom Bezirk Zagang verfügen über die Schulgebäude mit multifunktionalen und komputerisierten Klassenzimmern, den Räumen der Kinderorganisation, Labors und Praktikumszimmer, über Internat, Schwimmhallen und Sporthallen sowie weitere Bildungs- und Lebensbedingungen.